Im Angesichte des sogenannten Konservativen aber, des Menschen der Rechtsparteien, heißt es erkennen und beherzigen, dass diese Elemente einfach alles grollen, nicht mehr oben zu sein und ohne zugelernt zu haben, ohne Wissen um die tieferen Zusammenhänge des Geschehenen, ohne Ahnung um die wahren Kämpfe der beiden Strukturen, ja ohne Liebe zu ihrem Volke, nur an das armselige Ich denken, dem sie in unbelehrbarem Hochmute alle Macht und alle Privilegien wiedererobern möchten, diese Elemente sind als unfruchtbar auszuschalten und haben auch den wahren Führer nicht weiter zu bekümmern. Oder aber gibt es jene, und zur Ehre für unser Volk soll gesagt sein, dass sie die weitaus größere Menge bilden, die fühlen und in tiefen Schmerzen daran leiden, dass die heutige Zeit alles, was ihnen hoch und heilig stand, hinwegzufegen gewillt ist, dass die tiefsten Wurzeln ihres deutschen Wesens ihnen verkümmern und verderben, dass dem deutschen Geiste seine wesentliche Nahrung entzogen wurde seit langen Jahren, so dass sie um alles Beste ihrer Art gebracht und betrogen wurden, dank der neuen Zeit. Diese Menschen sind es, die der wahre Führer für unseren Reformgedanken wird gewinnen können und müssen. Sie werden, richtig belehrt, einsehen lernen, dass zwar nicht die Wirtschaft den Geist schaffe, wie Marx uns weismachen wollte, dass aber der jüdische Geist, der die ihm gemäße Wirtschaftsordnung sich zu schaffen wusste, dadurch auch jenen anderen Geist, der hierdurch um die ihm gemäße, der einstens von ihm geschaffene Wirtschaftsordnung gebracht worden war, um sein Bestehen und seine Daseinsmöglichkeit gebracht und betrogen habe. Dass demnach dieser ihr deutscher Geist nur wieder in alter Macht und Herrlichkeit auferstehen könne und werde, wenn er die Kraft aufbrächte, ihm vom fremden Geiste aufgezwungene Wirtschaftsmethoden abzuschütteln und auf sie zu verzichten, um sich die zu gestalten, die eben dem Wiederaufblühen des eigenen Geistes gemäß wären und dem nach allem anderen vorausgehen müssten. Solch Konservative, die alles Edle und Gute der alten Zeiten rückersehnen und, belehrt, was an seinem Untergang Schuld trug, es beherzigen, sie werden des Reformators beste und ehrlichste Freunde werden. Dass freilich viele nach dem Umsturze ganz und gar die jüdischen Wirtschaftsmethoden zu den ihren gemacht hatten, um leben zu können, ist klar. Wie viele ehemals aktive Offiziere adeligen Namens und wohl auch Fühlens gibt es, die sofort in den heutigen Aktienbetrieb hineingezogen wurden und nun, gezwungen mit den Wölfen zu heulen, sich womöglich durch ihre reformatorischen Gedanken in ihrer Existenz bedroht fühlen und, nicht besser als die Erzfeinde, nun einen grimmigen Widerwillen gegen alles, was ihrem neuen, so einträglichen Gebaren widerstritte, an den Tag legen. Diesen Leuten aber sei gesagt, niemand wird es ihnen übel nehmen, dass sie, die sich ihnen bietenden Möglichkeiten benutzend, eben mit den Wölfen zu heulen erlernt haben. Aber deshalb dürfen sie doch, weiß Gott, keine Wölfe werden und wieder den stehen, der sie von unwürdigen Lebensformen befreien will. Tun sie es doch. Wollen sie die schönen neuen Verdienstmethoden nicht fahren lassen in Einsicht der so nur zu erzielenden Besserung, dann sind sie auszuschalten aus den Reihen solcher, die sich vaterlandsliebende Männer zu nennen wagen dürfen. In Uniformsrocke aber für schwarz-weiß-rot schwärmen und im Zivile nicht nur der Not gehorchend, den jüdischen Wirtschaftsweg zu gehen, sondern gar dem entgegentreten, der auf anderem Pfade weist, das heißt die allgemeine Verjudung widerstandslos mitmachen und muss die Ausschaltung aus den Reihen nicht nur mit dem Munde ihr Vaterland liebender zur Folge haben. Solche Rechtsstehende stehen, weiß Gott, längst weiter weg von allem guten Deutschtum als Sozialisten, die es mit ihrer sozialen Gesinnung ehrlich meinen. Fort mit ihnen aus den Reihen derer, die ein kommender Führer zu beachten hat. Dass aber in der Arbeiterschaft die ehrlichen, kindlich Gläubigen für den Reformator zu haben sein werden, davon heißt es felsenfest überzeugt zu sein. Nur mangelnde Belehrung ist es, die die Zukunftsgläubigen, die deutschen ewigen Kinder, vom Erneuerer einer arischen Welt trennt. Sein Wille ist auch der ihre, wenngleich sie, irregeführt von ihren Demagogen, es selber nicht wissen. Daher heißt es, dem Erzfeind die Waffe des Schlagwortes aus der Hand schlagen, Daher heißt es, sich diesen Kreisen zu nahen, nicht mit dem bereits verhasst gemachten Abzeichen für jene abgestempelt, sondern ohne Parteiabzeichen, als Mensch, der nichts anderes will, als seinen Volksbrüdern zu sagen, was ihn erfüllt. So wird der als rechtschaffen alsbald von der Arbeiterschaft erkannte, diese mit dem unendlichen Licht seiner Aufklärungen gewinnen, wie ein Arthur Dinter die Arbeiter für sich gewann und wie es dem Verfasser dieses Buches im gesprochenen Worte auch gelang, wo immer er Gelegenheit fand, Arbeitern ohne Gegenmanöver Zions gegenüberzutreten. Der arische Arbeiter, der die ehrliche Liebe fühlt, und er fühlt sie und weiß sie bald vom Schwindelgeschwätz selbsttätig zu unterscheiden, ist für die arische Sache gewonnen. Wenn er Glauben gelernt hat, dann wird er auch gestatten, dass ihm das unzweideutige und unwiderlegliche Wissen zuteil werde von den wahren geheimen Plänen der ihn missbrauchenden Judenschaft. Dann wird es diesen missleiteten kindlichen Gemütern allmählich aufdämmern können, dass ihr Apostel Marx ihre Sehnsüchte und Gutgläubigkeit, ihren Aufwärtsdrang und Daseinswillen missbraucht hatte, sie zu blinden und entseelten Werkzeugen der jüdischen Weltherrschaft herabzuentwürdigen. Dann werden sie, selber wahre Liebe fühlend, erlernen, sich in Liebe und Vertrauen dem Volksgenossen zuzukehren und den Höllenspuk des volkszerstörenden Klassenbewusstseins belächelnd zu überwinden. Dann werden sie wissen, dass bei einer ehrlichen arischen Weltordnung ihre Sprösslinge, die einstens schon immer wieder in die höheren Berufs- und Gesellschaftsschichten vorzurücken befähigt sein werden, so ihnen allen den Weg, das Ziel, die Hoffnung auf ein Hinauf wiedergebend, ohne welche der vom Erzfeind erhoffte Weg zur Stumpfheit, zum Halbtiere, zur Mechanisierung nicht mehr zu vermeiden wäre. Das alles wird der Führer den rechtschaffenen arischen Arbeitern bringen und hinwieder bei ihnen Liebe, Glauben und Vertrauen zu finden wissen. Jene Menschen aber, die aus religiösen Gefühlen heraus jene mächtige Partei immer wieder hochbringen, die unter dem Namen des Zentrums in Deutschland, unter dem der christlich-sozialen in Österreich, durch ihre geheimen Abmachungen mit dem Judentume stets die arischen Staatengebilde um ihre Macht und Selbstherrlichkeit zu bringen, suchen und wissen? Was wird der Reformator ihnen zu sagen haben und was hat er von ihnen zu erhoffen? Nur dies, dass die Wahrheit, die er ihnen bringt, allmählich den in diesen Menschen so meisterlich geschürten Wahn besiegen werde, dass wer gegen Roms Machtpolitik und Weltintrigen kämpfe, irgendwie religiösen Gefühle widerstreite oder gar den religiösen Sinn aus der Welt zu merzen beabsichtige.